Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ich bin erstaunt über das große Interesse. Ich hatte mir jetzt erst noch eine Verteidigungsrede überlegt, warum das Thema weiterhin wichtig ist. Die halte ich jetzt trotzdem, auch als Einschätzung dazu, was sich seitdem dieser Text entstanden ist, geändert hat und ob das eine qualitative Veränderung ist. Die Überlegungen, die ich im Weiteren darstellen will, sind im Mai 2003 unter dem damals noch recht frischen Eindruck des Irakkriegs entstanden. Und damals war ja, glaube ich, für jeden offensichtlich eine breite antiamerikanische und antizionistische Mobilisierung der deutschen Öffentlichkeit. Die lag offen zutage. Man hat die Demonstrationen beobachten können. Man hat sich ansehen können, was auf diesen Demonstrationen passiert ist, was für Parolen gerufen worden sind und so weiter. Ich habe zweimal in meinem Leben das Glück gehabt, genau dann, als eine solche nationale Formierung der Öffentlichkeit innerhalb weniger Wochen stattfand, im Ausland zu weilen und mit großer Faszination, wenn ich wiedergekommen bin, die Herausbildung eines verfestigten Massenkonsenses zu beobachten. Dies war mein zweites Mal und ich habe es sehr lehrreich gefunden und an diese Lehren, die ich daraus gezogen habe, denen möchte ich Sie heute Abend teilhaben lassen und mit Ihnen darüber diskutieren, ob sie denn richtig sind. Nun ist seit dem Irakkrieg eine Menge Wasser, Euphrat und Tigris hinuntergeflossen. Und manches ist seitdem passiert, was meine Thesen über den Zusammenhang von Antiamerikanismus und Antisemitismus in Fragen stellen könnten. So hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass die rot-grüne Bundesregierung den Unterschied zwischen Antiamerikanismus von unten und einem Kräftemessen zwischen kooperierenden Konkurrenten durchaus kennt. Nicht, dass ich das je bezweifelt hätte, dass die Staatsmänner, die da auf den Marktplätzen durchaus etwas deftigere Parolen von sich gegeben haben, dann in ihrer Politik etwas andere Konsequenzen daraus ziehen. Aber ein bisschen erstaunt, das gebe ich zu, hat mich doch, wie gut die beiderseitige Zusammenarbeit jenseits der Rhetorik lief. Da hätte ich in der Tat doch etwas mehr Feindseligkeit auf beiden Seiten erwartet. Seit jenen Tagen ist der Antiamerikanismus auch zu den Don'ts aufgestiegen. Hierzulande fühlen sich Leute, die ihre schlechte Meinung über die USA äußern, durchaus bemüßigt zu betonen, dass sie um Himmels Willen nicht antiamerikanisch sind, so wie bekanntermaßen alle Leute, die Israel hassen, immer wieder, also nicht alle, aber doch viele, wenn sie zumindest in der Öffentlichkeit anerkannt werden wollen, betonen, dass sie selbstverständlich keine Antizionisten und keine Antisemiten sind und dass sie einen großen Wert auf den Unterschied zwischen freundschaftlicher und legitimer Kritik und Antisemitismus und Antizionismus, die sicher nicht gehören, ziehen wollen. Diese Heuchelei, zu der das aufgestiegen ist, sorgt dann natürlich dafür, dass Antizionisten und Antiamerikaner sich wunder was tabubrecherisch und unterdrückt vorkommen, wenn sie das sagen, was dennoch und mittlerweile so ziemlich alle denken und dass sie sich selbst dafür rühmen, wie klar und deutlich sie das sagen, was eigentlich doch alle denken müssten, sich aber nur nicht trauen. Mittlerweile hat sogar unser Außenminister, unser Neuer, den Vorwurf, Antiamerikanismus zu schüren, entdeckt, was einem ja zumindest so viel Aufschluss verrät, wo geschürt wird, muss ja mindestens Glut vorhanden sein. Und es ist sozusagen zu einem festen Bestandteil politischer Rhetorik geworden, vor Antiamerikanismus zu warnen, wenn man was Negatives über die USA sagt. Und wenn Frau Merkel sanft Guantanamo kritisiert, dann muss man ja doch zugeben, es gibt also einen Wechsel im rhetorischen Konfrontationsniveau zwischen dem, was 2003 war und zwischen dem, was heute ist. Auch in Bezug auf Israel-Palästina hat sich einiges getan. Seit 2003. Die Nachrufe auf Herrn Arafat thematisierten durchaus breit die Unzufriedenheit der europäischen und arabischen Geldgeber mit ihrem früheren Hätschelkind. Es tauchte auf, dass der wohl auch durchaus korrupt sei und dass der eine problematische Position zur Gewalt hat und sowas, so Dinge, die man sonst nicht so viel über ihn lesen konnte. Und das war nicht nur die etwas gehässige bürgerliche Logik, nach der keinen Erfolg hat, wohl auch kein Recht haben kann. Schließlich ist er ja tot und nicht Präsident eines Palästinenserstaates geworden, sondern man kann darin schon größere Zweifel entdecken, ob die zweite Intifada wirklich der klügste Schachzug der palästinensischen Autonomiebehörde gewesen ist. Mittlerweile ist selbst in der notorisch antizionistischen Süddeutschen Zeitung des Öfteren zu entnehmen, dass Hamas und Co. ja wirklich ziemlich israelfeindlich sind, woran in dem verfestigten Weltbild des Korrespondenten aber unerschütterlich und selbstverständlich nur und allein und ausschließlich Israel die Schuld tragen kann. Man könnte dies nun alles werten als ein Abflauen der öffentlichen Hysterie, eine Pluralisierung, ein Aufweichen der starren Frontlinien, man könnte sagen, ach, ob der Massenkonsens so konsensual ist, ob die Leute das wirklich alles so sehen, ob man das da nicht einfach sozusagen mit einer Art Kriegshysterie zu tun gehabt hat, wie sie halt vorkommt in bürgerlichen Öffentlichkeiten, ja auch nicht das erste Mal, wie sie vielleicht wieder und anders vorkommt, aber ob die Leute sich da morgen noch dran erinnern, die Leute vergessen ja so schnell. So könnte man das interpretieren. Ich interpretiere das anders. Nicht nur, weil ich so gern an den Sachen festhalte, die ich mir schon mal überlegt habe. Man könnte auch überlegen, vielleicht hat sich längst ein Konsens etabliert, der nicht mehr durch schroffe Formulierungen und große Gesten etabliert werden muss. Vielleicht ist die bestimmte Position einfach mittlerweile so allgemein gut geworden, dass man sie nicht immer noch groß heraushängen und groß herausstellen muss. Und vielleicht, und ich möchte fast das Wort vielleicht durchstreichen, ist dieser Konsens dabei, auf eine ganz friedliche, ganz unspektakuläre, total normale Art und Weise durchzusickern und das normale Selbstverständnis zu werden von dem, was Lehrer ihren Schülern erzählen, was Journalisten schreiben, eben eine kulturelle Selbstverständlichkeit, die man so direkt gar nicht mehr in Frage zu stellen braucht, weil sie und auch gar nicht tut. Nun gehört es zu den merkwürdigen Dingen, die ich so vertrete, zu sagen, dass man Antisemitismus, Anti-Amerikanismus, Antizionismus nicht einfach nur für Spinnkram halten soll, also nicht einfach nur für so komische Gedanken, die Leute sich machen, sondern dass man immer auch einen Zusammenhang zur Außenpolitik der eigenen Nation und auch zur, in diesem Fall, zur europäischen Politik ziehen soll. Da könnte es natürlich sein, dass mancher sich jetzt anguckt und sagt, naja, also zu behaupten, Anti-Amerikanismus und Antizionismus sind irgendwie Begleiterscheinungen eines europäischen Großmachtprogramms, das ist ja ein vollkommen der lächerliche Gedanke. Schaut man sich die EU an mit ihrer gescheiterten EU-Verfassung, dem Streit um die Agrarsubventionen, dem ganzen Kuddelmuddel, was sie wechselseitig miteinander anrichten, den Streitereien, der mangelnden Einigkeit, den Versuchen, sich teilweise mit den USA doch wieder besser ins Benehmen zu setzen. Kann man denn da tatsächlich in irgendeiner Weise von der Großmachtpolitik der EU reden? Ist das nicht linke Paranoia, die immer das Schlechteste annimmt und deswegen sozusagen in einer notorisch verkehrten Welt landet und auch bleiben will? Ich würde da Zweifel anmelden. Ich halte nicht viel von Prognostik und ich will auch keine Prophezeiung über die Zukunft der EU hier ablassen. Ich will nicht sagen, die sind unweigerlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1 oder die sind in ihren Projekten, da klappt alles, die sind Weltmacht Nummer 2 und so weiter. Trotzdem, das ist übrigens eine Analyse, die Sie in diesem Buch wunderbar begründet finden werden, ist es ein Kennzeichen europäischer Politik, dass sie sich gerade in ihren Krisen fortbewegt. Die Krise ist sozusagen die Existenzform der europäischen Politik. Schon deswegen erschüttern mich real existierende Krisen und Streitereien der EU in keinster Weise in meiner Ansicht, dass die EU durchaus auf dem Weg ist, eine eigene Großmacht zu werden. Und sie ist es längst, aber sie will auch tatsächlich eine eigene und handlungsfähige Großmacht werden. Auch wenn die EU nicht in schimmernder Wehr auszieht, sich die Welt untertan zu machen, so ist ein leiser und schleichender Machtzuwachs der Europäischen Union in den letzten 2 Jahren in der Weltpolitik zu beobachten. Vom Kongo über den Sudan bis zu den Grenzkontrollen zwischen Gaza und Ägypten, die die EU freundschaftlich im Auftrag der USA mit übernommen hat. Und wer das alles nur für symbolische Aktionen hält, der unterschätzt, glaube ich, dann wiederum auch die Macht der Symbolik im Rahmen der internationalen Politik. Wer die EU bereits als lahme Ente des Imperialismus abschreibt, der tut den europäischen Mächten meines Erachtens bitter Unrecht. Es ist schon richtig, im Moment klappt nicht alles so wie gedacht. Aber wo und wann täte es das schon, das könnte man über andere Weltmächte, zum Beispiel die USA und so, auch sagen. Ich will dies nur als Verteidigungsrede vorab halten, damit Ihnen deutlich ist, dass ich die letzten 2 Jahre nicht geschlafen habe, sondern durchaus die Veränderungen wahrgenommen habe. Ich glaube nicht, dass Sie Wesentliches an der Analyse über den Zusammenhang von Antiamerikanismus und Antisemitismus ändern. Ich beginne das natürlich mit Fragen, die ich an mich und an Sie richte. Warum erscheint Hunderttausenden, ja Millionen von Menschen in Europa, Asien, Afrika und beiden Amerikas die Kritik an den USA und Israel als die einzig angemessene Form der Weltbewältigung? Warum blühen seit dem 11. September Verschwörungstheorien? Und warum ist seitdem die unselige Pro-Palästina-Solidarität, von der man gehofft hatte, sie habe sich endlich mal erledigt, wieder auf dem Vormarsch? Warum sind diejenigen, die von sich selbst überzeugt sind, sie seien Repräsentanten von Frieden, Gerechtigkeit, Verständigungsbereitschaft und Menschlichkeit, ignorant gegen antisemitische Hetze auf ihren Demonstrationen, so welche stattfinden, desinteressiert an tätlichen Angriffen auf Juden, die sich am Rande solcher Demonstrationen abgespielt haben? Und wie kommt eine Bewegung, also diese Friedensbewegung zum Beispiel, die angeblich ganz grundsätzlich etwas gegen jede Form von Krieg und Gewalt hat, dazu, verstehend nachsichtig bis aktiv solidarisch mit Bewegungen zu sein, die einen Terrorkrieg gegen Israel führen und dies ja auch nicht verbergen, sondern ganz offen propagieren? Warum? Und das scheint mir tatsächlich eine zentrale Frage zu sein. Nicht nur, und zwar eine zentrale Frage, die wirklich über die Konstellation des Jahres 2003 hinaus weist und auch darüber hinaus wichtig ist. Warum waren die Friedensdemonstrationen gegen den Überfall auf Jugoslawien so schwach? Und warum waren die Demonstrationen gegen den Irakkrieg so stark? Wann hätte es denn eine bessere Gelegenheit gegeben, seine Liebe für den herrschenden Frieden zum Ausdruck zu bringen, als zu dem Zeitpunkt, als das eigene Land seinen ersten richtigen Krieg seit 1945 geführt hat? Polemisch zusammengefasst, warum gehen die Deutschen nur dann gegen Krieg auf die Straße, wenn die USA sie führen? Warum erscheint zur Kennzeichnung der US-amerikanischen Politik kein Adjektiv böse genug? Warum blühen die Fantasien über israelische und US-amerikanische Kriegsziele? Warum erscheint die ahistorische, dümmliche und relativierende Gleichsetzung mit dem Nationalsozialismus, die sich für jeden historisch halbwegs gebildeten Menschen von selbst verbieten müsste, so vielen Leuten als eine total senkrechte, einfach Darstellung der Politik USA und Israels, die man doch einfach auch mal sagen dürfen muss? Woher kommt die Wut und die Empörung bei Menschen, die sonst bei guten Gelegenheiten völlig gleichgültig sind? Oder die verschiedenen Barbareien, und an beiden mangelt es, weder in Deutschland noch in der Welt, sogar gutheißen und als notwendig verteidigen? Die Empörung über die Zustände in palästinensischen Autonomiegebieten wünschte man sich manchmal über die Zustände in deutschen Abschiebeknästen. Es ist schon merkwürdig, wenn eine Öffentlichkeit hochsensibilisiert für die Vorgänge in Guantanamo ist, die, wenn Asylbewerber in deutschen Polizeirevieren und Untersuchungsgefängnissen verbrennen oder ertränkt werden, und beides ist im Jahr 2004 passiert, ziemlich gleichgültig zeigt und es mit einem mehr oder weniger Achselzucken übergeht. Bevor ich versuche, diese und andere Fragen zu beantworten, möchte ich noch die politische Relevanz dieser Fragen unterstreichen. Wir haben erlebt und wir erleben immer noch, seit einigen Jahren eine Umgruppierung der Mächte. Es gab eine offene Konfrontation zwischen Teilen der EU und den USA, die in dieser Offenheit wirklich eine neue Qualität hatte und die ich bis zum Ausbruch des Irakkriegs auch für noch in weiter Ferne liegend vermutet hätte. Diese Konfrontation ist nicht verschwunden. Sie hat andere Verlaufsformen gefunden, sie hat eine andere rhetorische Bewältigung gefunden. Dass es aber gerade unter den Beschwörungen des Bündnisses zwischen USA und EU, durchaus tiefgehende Differenzen gibt und auch konkurrierende Ansprüche auf das Weltordnen, das wird sich, glaube ich, nur schwerlich bezweifeln lassen. Die antiamerikanische und anti-israelische Formierung der deutschen Öffentlichkeit verlief bemerkenswert synchron zur damaligen neuen deutschen Außenpolitik und der verschärften Konkurrenz zwischen USA und Kerneuropa. Die Frage, ob, wenn die neue deutsche Außenpolitik sich ein wenig ändert, und das scheint sie gerade zu tun, diese Formierung verschwindet, ist genau eine der Sachen, der ich heute nachgehen will und die ich bezweifle. Meines Erachtens ist aber diese Konkurrenz viel entscheidender zur Erklärung als etwaige Traditionslinien der deutschen Romantik oder als Nachklänge der Propaganda der Nationalsozialisten. Zwar wird sich aus dem etablierten breiten Bilderfundus dieser Bewegung bedient, wo eine bestimmte politische Situation das naheliegt, das zu tun. Das bedeutet aber nicht, dass diese Bilder tatsächlich eine eigene Macht darstellen würden. Diese antiamerikanische und antiisraelische Formierung, wie wir sie in Europa beobachtet haben, auf die nationalen Interessen, wie sie damals formuliert hatten, hat Voraussetzungen, die es aber auch außerhalb Europas geben muss. Ansonsten ließen sich Demonstrationen außerhalb Kerneuropas ja auch gar nicht erklären. Was hätten die Menschen in Bangladesch oder in den südamerikanischen Ländern mit den europäischen Plänen zu tun? Was ich also sagen will, ist, ich glaube, dass in der Verarbeitung des Normalbewusstseins, des ganz normalen, weltweit durchgesetzten staatsbürgerlichen Normalbewusstseins, die Erklärung zu suchen ist für das, was wir hier in Europa und in Deutschland insbesondere in besonders verschärfter Form beobachten können. In der Abneigung gegen die USA und gegen Israel formuliert sich ein diffuses Unbehagen gegen das internationale Finanzsystem, die Übermacht des Geldes, das Übergewicht von materiellen Interessen, einem staatlichen Handeln, das nicht vom Völkerrecht gebändigt ist. Während der Antikriegsbewegung hieß das Stichwort kein Blut für Öl. Eine andere Formulierung, die diesen Irakkrieg überlebt hat, ist, unsere Welt ist keine Ware. Solcher Protest richtet sich dann auch gegen die Machtpolitik einer Supermacht, die sich eben diesen wirtschaftlichen Interessen besonders verpflichtet erscheint. Man weiß, die USA, dieser böse Kyoto-Sünder. Und hier wird es wichtig, den eigenen Nationalstaat, dem man dergleichen augenscheinlich nicht zutraut, zu einem ohnmächtigen Statisten des Weltgeschehens degradiert. Glatt setzt sich der Präsident der USA über das Urteil der Weltöffentlichkeit hinweg, ganz im Gegensatz zu den eigenen Staatsmännern und Frauen, die bekanntlich immer erst nach erfolgter und erfolgreicher Welturabstimmung zu den Waffen greifen lassen. Diese Vorstellung, Übergewicht der Ökonomie, Machtpolitik, um sie brutal durchzusetzen, keinerlei Bezug auf höhere Werte wie Menschlichkeit, Solidarität, Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit. Ich nenne das mal das Antiglobalisierungsticket, verdienen eine genaue Untersuchung. Es handelt sich dabei um eine Erscheinungsform von Gesellschaftskritik, die es nicht erst seit gestern gibt und die auch nicht erst aufgekommen ist, seit das Wort Globalisierung überall im Schwange ist, sondern die verbreitet ist, seit kapitalistische Gesellschaften existieren. Diese Gesellschaftskritik, diese affirmative Gesellschaftskritik, die sich im Prinzip in diesen Vorstellungen äußert, hatte nun aber aufgrund bestimmter außenpolitischen Konstellationen die Billigung von oben erhalten, die ihr erst ihre damalige Mächtigkeit verliehen hat. Ihre Wirkung und Wirksamkeit aber sind, darüber sollten wir diskutieren, nicht auf diese Konstellation einer recht konkreten Auseinandersetzung zwischen den USA und Teilen Europas beschränkt. Sie ist vielmehr ein wachsender, nicht immer ausformulierter Massenkonsens geworden, der sich reproduziert und der innerhalb weniger Jahre zu einer kulturellen Selbstverständlichkeit werden kann oder vielleicht auch schon geworden ist. Ich will versuchen, das diffuse Unbehagen, das meiner Ansicht nach das strukturierende Moment hinter den Parolen, den Stichworten, den Assoziationen, die kollektiv verbreitet sind, steckt, begrifflich zu fassen. Ich will das mal auf die Kurzform bringen. Geld regiert die Welt, aber das sollte nicht so sein. Die USA gelten im öffentlichen Bewusstsein, nicht erst seit der Heuschreckenkampagne, als die Garanten eines schrankenlosen weltweiten Kapitalismus, des angelsächsischen Raubtierkapitalismus, wie man das im Spiegel lesen konnte, des neoliberalen Turbokapitalismus, kurz dessen, was eine französische Theoretikerin mal den Terror der Ökonomie genannt hat. An den vielen Attributen, die dem Wort Kapitalismus beigelegt werden, kann man schon erkennen, dass es sich nicht um eine Kritik des Kapitalismus als Kapitalismus selber handelt, dass es also nicht um die Produktionsweise an sich geht, sondern um bestimmte Erscheinungen oder Erscheinungsformen. Und die Kritik am schrankenlosen Kapitalismus verrät auch das Ziel, dem sich solche Menschen, die das vertreten, verpflichtet wissen, nämlich einen Kapitalismus mit Schranken, mit Zügeln oder anderen Steuerungsinstrumenten. Als Herr Müntefering seine Heuschreckenkampagne losbrach, wollte er ja auch nicht per se was gegen ausländische Investoren gesagt haben, auch nicht gegen das Investieren, auch nicht dagegen, dass, wenn Leute investieren, sie wollen, dass sich ihr Geld in irgendeiner Weise rentiert, sondern was er eben sagen wollte, ist, dass es sich nicht gehört, ausschließlich Profit im Gesichtspunkt zu haben und dass es sich auch nicht gehört, dabei doch solide deutsche Wertarbeit und ordentliche deutsche Arbeitsplätze zu zerstören. Das gezeichnete Bild der USA und von amerikanischen Investoren und amerikanischen Firmen als Garanten materieller, nur ökonomischer Interessen, als Repräsentanten schrankenlosen Profitstrebens hat in der Tat eine lange Geschichte. Von der Abneigung konservativer Eliten im 19. Jahrhundert in Europa, wo die USA eben der Inbegriff einer durchgesetzten bürgerlichen Gesellschaft und einer liberalen Demokratie waren, bis hin zur Propaganda der alldeutschen und völkischen Bewegung gegen die jüdische Hochfinanz, die Großbritannien und dann später die USA beherrsche und nunmehr versuche, Deutschland zu versklaven. Das war zum Beispiel laut Hitler in Mein Kampf der angebliche Grund für den Ersten Weltkrieg. In den populärsten und weit verbreitetsten Büchern über Nordamerika, die sicherlich immer noch die von Karl May sind, repräsentiert der Yankee Geldgier und Verschlagenheit. Er steht für die verwerflichen Tugenden des Kapitalismus schlechthin. Das ist kein Einzelfall. Wirft man einen Blick auf antiamerikanische Stereotypen, also die Assoziationen, die die Leute relativ unwillkürlich haben, die Bilder, die ihnen im Kopf herumspuken, ohne dass sie genau sagen könnten, woher sie die jetzt haben, da kommt man ungefähr auf folgende Liste. Vorrang materieller Interessen, ein rein kalkulierendes Handeln ohne moralische und rechtliche Bindung, daraus resultierend eine gewisse Heuchelei, um den eigenen Egoismus zu verdecken. Hinzu kommt die Vorstellung einer, jetzt kommt ein schönes kleines Zitat, äußerlichen und primitiven in Tüdelchen Kultur, wie es in dem in dieser Hinsicht auch sonst recht ergiebigen Programm zur nationalen Wiedervereinigung der KPD von 1952 so schön heißt. Aber das ist nun wirklich keine Position, die nur die KPD in den 50er Jahren gehabt hat, sondern die kann man in der Slow Food Bewegung, in den verschiedensten Äußerungen von deutschen Regisseuren und Schauspielern über Hollywood allemal wiederfinden. Diese Kultur sei so minderwertig, weil sie einerseits nur auf Massenwirksamkeit und Verkäuflichkeit setze, andererseits aber nichts anderes zu predigen habe als die bloß materiellen amerikanischen Werte. Mit ihrer erfolgreichen Spekulation auf die niederen Leidenschaften entfremde sie die Völker der Welt ihrer authentischen Kultur. Damit zerstöre die amerikanische Kultur die Identität von Menschen, die sonst vorher ganz authentisch eine eigene hatten, und macht sie letztendlich zu willenlosen kulturellen Sklaven des US-Kapitals. Das ist jetzt zugegebenermaßen, man muss jetzt nicht bei jedem Menschen, der irgendwie etwas auch Ressentimentgeladenes gegen die USA hat, diese Liste abfragebereit da haben und dann immer Häkchen machen, ob er das Bild auch hat oder nicht. Diskutiert man mit Leuten und schafft man es, sie ein bisschen in Eifer zu bringen, was mir häufig gelingt, dann kriegt man zumindest meistens eine recht vollständige Liste. Aber wie gesagt, ich will nicht behaupten, dass es eine notwendige Voraussetzung ist, genau diese Liste und keine andere so abfragbar ist. Aber es gibt, glaube ich, schon relativ durchgesetzt diese Rezeption der USA. Vergleichen wir dieses Bild der USA mit dem Bild des Juden. In der antisemitischen Wahrnehmung so ergeben sich gewisse Parallelen. Auch der Jude wird mit dem internationalen Finanzkapital gleichgesetzt, allerdings mit der Zuspitzung, es handle sich um bloß raffendes und wucherisches Kapital. Auch dem Juden wird nachgesagt, er stünde für das bloße Geldverdienen, seine Religion sei ein seelenloser, ungeistiger Materialismus, gefüllt von alttestamentarischem Rachebedürfnis, das darf selten fehlen. Seine Kultur sei ein minderwertiges Nachäffen, und hier wird es dann natürlich offen nationalsozialistisch, und diesen Übergang machen dann auch nicht mehr alle, dass seelenvergiftend sei und die Völker ihrer eigenen Identität entfremden und sie versklaven soll. Auch hier werden bestimmte Seiten des Kapitalverhältnisses auf eine Gruppe von Menschen projiziert. Man projiziert eben auf eine bestimmte Menschengruppe bestimmte Verhaltensweisen, gesellschaftliche Ereignisse und sagt, die sind der eigentlich treibende Quell dahinter. Und die Gesellschaft, wie sie eigentlich ist, kann kaum was dafür, sondern wird eben von dieser kleinen Gruppe gerade kaputt gemacht, versaubeutelt, dominiert. Man wird es mir sicherlich verzeihen, wenn ich es mir jetzt spare, antiamerikanische Vorstellungen en Detail zu widerlegen. Es wäre meines Erachtens, bei denjenigen, die keine Antiamerikaner sind, brauche ich nicht loslegen. Und diejenigen, die Antiamerikaner unter Ihnen sind, was hoffentlich kaum einer ist, werden sich auch von den Werken von Edgar Allan Poe oder Mark Twain, Rezepten für New England Clam Chowder und Jambalaya, nicht ihre Überzeugung von der amerikanischen Kulturlosigkeit nehmen lassen. Oder ich brauche jetzt hier auch nicht an jedem durchschnittlichen Film mit Doris Day im Vergleich zu den 50er-Jahre-Heimatfilmen deutscher Provenienz den Beweis anzutreten, dass die amerikanische Kulturindustrie selbst in ihrer politisch düstersten und verblödetsten Zeit der deutsch-österreichischen reaktionären Verklärung des Idiotismus des Landlebens haushoch überlegen war. Es wäre so unsinnig, als wenn ich Ihnen versuchen würde, einen eventuell hier vorhandenen Antisemiten mit Marx, Freud und Trotzki, Heine und Feuchtwanger oder der jüdischen Arbeiterbewegung davon zu überzeugen, dass seine Vorstellungen über Juden mit der Wirklichkeit ziemlich wenig zu tun haben. Sowas ist deswegen etwas perspektivlos, weil diese Vorstellungen nicht durch Unwissen produziert sind, wie das ja zum Beispiel die gängige Vorurteilsforschung so denkt. Sie sind darum auch nicht einfach mit Wissen zu bekämpfen. Es handelt sich eben, und das gilt für rassistische Überzeugungen, und ich rede hier heute Abend über rassistische Überzeugungen, nicht um Vorurteile, die aus einer zu geringen Kenntnis des Gegenstandes entstanden sind. Es handelt sich um ein ressentimentgeladenes Bild, das für die Leute, die es haben, auch Sinn macht. Und das, weil es eben für sie Sinn macht, auch so schwer anzugreifen ist, weil es da nämlich außer dem bloßen Interesse, wie sieht die Welt eigentlich gerade so aus, liege ich mit meinen Urteilen richtig, noch ganz andere Dinge am Start sind, die, sage ich mal sehr vorsichtig, die Wahrnehmung auch ein bisschen strukturieren und auch durchaus dafür sorgen, ob ein Argument ankommt oder nicht und ob es dann eine gewisse Wirksamkeit entfaltet oder nicht. Meine Aufgabe oder mein Interesse im Weiteren ist es herauszufinden, welchen Sinn antiamerikanische und antisemitische und antizionistische Urteile für die Leute machen, die sie haben. Und das scheint mir ein ganz springender Punkt zu sein. Das Geheimnis von Antiamerikanismus und Antisemitismus liegt nicht in den USA, nicht in der Politik der USA, auch nicht in dem Handeln der Bush-Administration, genauso wenig wie in den Juden, der jüdischen Religion oder der Politik Israels. Wer diese beiden Ideologien erklären will, der muss sich ihre Anhänger und ihr Bewusstsein vornehmen, also nicht dauernd fragen, wie hat die USA dazu beigetragen, dass man sie nicht mehr leiden kann, sondern sich fragen, welchen Sinn diese sehr offensichtlich falschen Vorstellungen für die Betreffenden machen. Es geht also darum, um es mit dem britischen Rassismusforscher Robert Miles zu formulieren, zu erklären, warum diese Ideologien in der Lage sind, zumindest für diejenigen, die sie artikulieren und verwenden, die Welt einleuchtend zu erklären. Und was sie ihnen erklärt. Das wird auch helfen zu verstehen, warum Anhänger solcher Ideologien gar nicht wissen wollen, dass vieles von dem, was sie denken, komplett falsch ist und manches einfach absurde Verallgemeinerungen sind. Man darf also, auch das ist habe ich eben schon angesprochen, in Diskussionen mit Ihnen nicht erwarten, für die freundliche Hilfestellung beim besseren Verständnis der Welt Dankbarkeit oder auch nur interessierte Auseinandersetzung zu ernten, sondern wenn man anfängt, Antiamerikanismus und Antizionismus zu kritisieren, dann wird das von den Leuten als ein Angriff verstanden und auch entsprechend bewertet. Es ist natürlich der Sache auch nach auch erstmal ein Angriff, aber ja erstmal eigentlich ein Angriff, den man auch total freundlich aufnehmen könnte, nämlich als einen Beitrag zum besseren Verständnis der Welt. Aber so sehen die das nicht. Die Konstruktionslogik beider Ideologien habe ich eigentlich schon angesprochen. Es handelt sich, wie der von mir so hochgeschätzte Robert Miles sagen würde, um Exteriorisierung. Das heißt, um die Verlagerung von Unerwünschtem nach außen. So funktioniert rassistisches Denken. Kein großes Geheimnis, ich erzähle Ihnen vermutlich nicht mal was Neues. Verhaltensweisen, Eigenschaften, Geschehnisse, Probleme, Missstände werden auf Gruppen außerhalb der eigenen Gesellschaft oder Gruppe zurückgeführt. Man kann eben Rassismus als eine konformistische Rebellion bezeichnen. Es handelt sich sozusagen um Gesellschaftskritik ganz ohne Kritik an der Gesellschaft. Es wird damit sowohl dem Unbehagen, irgendetwas sei falsch, Recht gegeben, ohne dass aber die Gesellschaft als solche ihre herrschenden Werte und Normen ins Zielfeuer der Kritik gerieten. Im Gegenteil, man kann sich mit dem Bestehenden ganz im Einklang fühlen. Man kann die eigene Gesellschaft, die eigene Nation verteidigen gegen fremde Mächte, die sie überfremden oder zersetzen wollen oder zerstören wollen oder auch nur brutalisieren oder womit man immer die sozialen Vorgänge, die man da schlecht findet, bezeichnet. Gleichzeitig wähnt man sich allerdings dann mittlerweile im modernen Deutschland des Jahres 2003 bis 2005 als Antizionist und Antiamerikaner auch permanent unterdrückt, weil die Schaltstellen von Macht, Medien und Markt längst von den Bösen usurpiert worden sind. Und umso befreiter fühlen sich solche Leute, wenn ihnen dann von oben einmal einer oder mehrere scheinbar oder wirklich Recht geben. Das erklärt zum Beispiel, warum so viele Leute sich total erlöst fühlten, als Herr Möllemann oder Herr Walser das gesagt haben, was Hunderttausende und Millionen von anderen Leuten von ihnen vorher auch schon mal gesagt haben, es nicht mal besser oder knackiger formuliert haben, sondern es war da eben eine Person des öffentlichen Lebens, sagt einmal laut das, was alle anderen Leute halblaut sagen. Es ist ja nicht so, dass man diese ganzen Urteile nicht trotzdem die ganze Zeit über in der Öffentlichkeit finden könnte. Man muss sich vor Augen führen, wie verlockend ein solches Angebot von affirmativer, das heißt bestätigender und gesellschaftsbejahender Kritik ist. Es erlaubt weiterhin eine gute Meinung zu haben über die Gesellschaft und den Staat, über das Land, in dem man lebt, über die Leute, mit denen man zusammenlebt und über den Alltag, in dem man sich schickt. Denn die schädlichen, ärgerlichen, bösen und gefährlichen Erscheinungen kommen ja von außen, entweder durch eine Gruppe, die eigentlich nicht dazugehört, eine Art als Inländer getarnte Ausländer, oder aber als Produkt einer Großmacht, die dem eigenen Volk und der eigenen Nation Dinge aufzwingt, die es sonst nicht tun wollen und akzeptieren würde. Nichts ist also wirklich falsch an dem alltäglichen Leben, an der Gesellschaft und ihren Strukturen. Nur die falschen Leute haben die Macht in der Hand, und zwar Leute, denen diese Macht eigentlich nicht zusteht, weswegen ihre Machtausübung auch nicht legitim ist. Bis 1989 gab es dann zum Beispiel als ein mögliches Angebot der traditionell linke Antiamerikanismus, ebenso zu tun, als ob die kleine Bundesrepublik ein ganz kleiner, harmloser, völlig unschuldiger Staat ist, der dauernd von den bösen, bösen USA zu allen Schandtaten gezwungen wird und nicht etwa eine veritable kapitalistische Weltmacht mit eigenen Interessen und eigener Politik. Nun gibt es allerdings eine Besonderheit bei Antisemitismus und Antiamerikanismus, die ja beide unstrittig rassistische Ideologien sind, die aber einen bedeutsamen Unterschied zu klassischen Formen des Rassismus haben, der näheren Analyse lohnt. Beide Gruppen, Juden und US-Amerikaner, sind nicht einfach minderwertig, wie in der traditionellen rassistischen Wahrnehmung, sondern auf ganz gefährliche Weise minderwertig und überlegen zugleich. Unter den von Ihnen hergestellten Bedingungen sind Sie den Deutschen oder wem auch immer, ich rede aber nun mal hier gerade in Deutschland, deswegen rede ich auch über Deutschland, überlegen. Denn das weltweit herrschende System sei Ihrem Wesen angepasst. Sowohl das Bild des ehrlichen deutschen Kaufmanns, der gegen seinen gerissenen jüdischen Konkurrenten nicht bestehen könne, wie man es in der traditionellen antisemitischen Propaganda, aber auch zum Beispiel bei so einem alten Liberalen wie Gustav Freitag finden kann, als auch die Vorstellung, der rheinische Kapitalismus mit seinem Sozialstaat könne in der globalen Konkurrenz nicht mit dem angelsächsischen Raubtierkapitalismus mithalten, oder der ehrliche deutsche Manager, der sich noch den Kopf über die Arbeitsplätze zerbricht, nicht mit dem rein an Shareholder-Values orientierten amerikanischen Manager, sind Kritik an der Konkurrenz, aber eben keine Kritik an der Konkurrenz an sich, sondern daran, dass diese Konkurrenz zu falschen Ergebnissen führe, nämlich dass der eigentlich höherwertige, bessere, moralisch überlegene unterliege und das sei eine Gefahr. Und das ist natürlich immer der Ruf nach einer staatlichen Korrektur einer solchen Konkurrenz. Die gemeinsame Grundlage von Antisemitismus und Antiamerikanismus ist, wenn ich Sie mir das so erlauben wollen, letztendlich ein ins Rassistische gewendete volkswirtschaftlicher Glaubenssatz. Der volkswirtschaftliche Glaubenssatz geht ungefähr so, den kriegt man hierzulande auch in jedem VWL-Lehrbuch breitgetreten, nämlich dass Markt und Geld eigentlich äußerst pfiffige Überlegungen sind, wie man ganz viele nützliche Güter herstellen kann, wie man ganz viele Arbeitsplätze schaffen kann, wie es allen Leuten gut geht, weil eben alle ganz borniert nur auf das Geld gucken und auf dem Markt bestehen wollen, kommen wunderbar viele Produkte zustande, während dagegen, wenn man das anders machen würde, das habe ja die DDR und die Sowjetunion und so gezeigt, nichts vernünftig hergestellt worden ist. Das heißt, dieser VWL-Lehrgrundsatz ist, dass, wenn ich das jetzt mal Marx ausdrücken darf, der Wert oder die Produktion der Ware eigentlich nur, also der sozusagen das Streben nach Geld, eigentlich nur ein Dienst dafür ist, möglichst viele tolle Gebrauchswerte herzustellen, eine tolle Ökonomie hinzustellen, in der alle Leute Beschäftigung finden und alle Leute alle möglichen tollen Geld verdienen und damit alle möglichen tollen Güter finanzieren. Wenn, wie das im Kapitalismus häufiger vorkommt, sich der Markt und das Geld nicht einfach bloß als Dienst an tollen hergestellten Dingen erweisen, sondern Sachen zum Beispiel mal nicht mehr hergestellt werden, weil ihre Produktion sich nicht lohnt, obwohl sie eigentlich unbestreitbar nützlich ist, gerät nicht dieser Glaube in Frage, sondern eher der Glaube daran, dass alles mit rechten Dingen zugeht und dass alle Leute noch die geeigneten moralischen Maßstäbe im Kopf haben. Antiamerikanismus und Antisemitismus ist die Kritik an der reinen Herrschaft des Geldes, der Dominanz der wirtschaftlichen Interessen gemein. In beiden Fällen muss das kein Plädoyer gegen das Geld überhaupt sein, obwohl solche Übergänge zu beobachten sind, zum Beispiel in so Tauschringbewegungen teilweise, sondern dagegen, dass Geld eine zu große Rolle spielt, eben nicht den Dienst verrichtet, den es eigentlich nach VWL-Lehrsatz verrichten muss. Nach 10 Jahren Standortdebatte weiß jeder, dass in kapitalistischen Gesellschaften Produktion sich lohnen muss und eben unterbleibt, wenn sie sich nicht lohnt. Egal wie nützlich das Produkt ist, es muss sich jemand finden, der es kauft. Egal wie anstrengend die Arbeit ist, es herzustellen und egal wie dringend die Arbeiter, die es herstellen, ihre Jobs brauchen, das Produkt muss sich mit Gewinn verkaufen lassen. Banal, weiß man. Tut es das nicht, sind die Arbeiter ihren Jobs los und die Konsumenten können das Produkt nicht kaufen. Ob sich ein Produkt mit Gewinn verkaufen lässt, hängt davon ab, ob die Menschen, die es kaufen wollen, auch über genug Geld verfügen, das zu tun und was für gleiche und ähnliche Produkte billiger oder teurer auf dem Markt angeboten werden. Das ist, wie gesagt, total banal. Das weiß man. Und der Sache nach haben, auch wenn es früher vielleicht keine Supermärkte gab, die Produktionskosten neuseeländischer Äpfel schon immer auch eine Rolle für die Produktion deutscher Äpfel gespielt. Und die Maschinenfabrik in Neustadt am Rübenberge musste sich eben mit den Maschinenfabriken in Mailand und Chicago in irgendeiner Weise messen. Und das bedeutete immer auch, dass das ökonomische Wohlergehen in Neustadt am Rübenberge auch davon abhing, wie der US-Dollar-Kurs war und wie billig und wie teuer das Management in Milano einkaufen, herstellen und verkaufen konnte. Der Sache nach, wie gesagt, war das immer schon so, aber im Globalen, in dem, was man Globalisierung nennt, also in einem Kapitalismus, der sich offensiv auf die Fahne geschrieben hat, tatsächlich einen möglichst wenig verzerrten Wettbewerb zu machen, keine Zollgrenzen einzuführen, um die nationale Produktion zu schützen, scheint es so, als ob das eine ganz neue und ganz gefährliche und ganz bedrohliche Erscheinung ist, wo man sagen kann, dass es sich um eine Ökonomisierung der Gesellschaft handelt. Und gegen diese Ökonomisierung der Gesellschaft, die man da wahrnimmt, gegen diese Ökonomisierung der Gesellschaft richten sich der neuere Antisemitismus und vor allem der Anti-Amerikanismus, indem sie nämlich eine Gruppe oder auswärtige Macht für diesen unheilvollen Zustand verantwortlich machen. Das ist nun in erster Linie, ich habe das in meinem Vortrag Ressentiment gegen universale Wertabstraktion genannt. Ressentiment will nun sagen, wörtlich heißt es Widergefühltes, dass es sich bei dieser Geisteshaltung um ein Gefühl des Widerwillens handelt, dass sich nicht jedes Mal, wenn es auftritt, volle Rechenschaft über seine eigene argumentative Begründung und seine Berechtigung ablegt. Ja, dies vielleicht sogar noch nie getan hat. Wem bei McDonald's plötzlich die Bedrohung durch eine Welteinheitsnahrung, der Niedergang der Pommesbude von nebenan und die Überfremdung durch die amerikanische Kultur in den Sinn kommt, wird kein ausgearbeitetes Bild darüber haben, wie die USA nun genau sind oder wie das jetzt mit Israel zusammenhängt, sondern vermutlich eher unklare Vorstellungen von Macht, Reichtum, Dominanz, Bedrohung, das unbestimmte Gefühl, dass da irgendwas falsch sein muss und die umstandslose Bereitschaft, alles, was aus den USA oder aus Israel kommt, abzulehnen. Diese Ressentiments sind die Grundlage, auf denen halbwegs begründeten antisemitischen und antiamerikanischen Gedankensysteme aufbauen und warum bestimmte Parolen auch schnell um sich greifen und aufgenommen werden. Dieser Widerwille, dieses Ressentiment gibt es nun quer durch politische Lager. Als traditionslinkes Argument beleuchtet es den Schaden der Menschen, zeigt Hunger, miese Arbeitsbedingungen, die fiese Überausbeutung bei Walmart, schlechte Lebensverhältnisse auf, die es ja in der kapitalistischen Gesellschaft auch wirklich gibt, und zwar zuhauf. Nur wird dies eben nie zur Suche nach den wirklichen Ursachen, sondern läuft immer auf einen moralischen Appell an den Staat hinaus, er möge das Kapital begrenzen. Das ist im Prinzip die Quintessenz von Attac und anderen Bewegungen. Als rechte Argumentation bezieht es sich auf den Schaden der Nation, sei es ein ideell vorgestellter, wie der Verlust von Heldentum und echten Werten, sei es ein materieller, wie ökonomische Verluste oder die Herleitung sozialer Unzufriedenheit und der damit einhergehenden Schwäche der Nation durch das unselige Profitstreben einzelner Kreise. Wie gesagt, diese Kritik, dieses Ressentiment gegen die Vorstellung, da ist überall weltweit eine Ordnung, in der es nur ums Geld geht, und die hat ganz viele schädliche Auswirkungen auf die Menschen. Das ist eine Sache, die, wo man sagen kann, die begleitet kapitalistische Gesellschaften, seit es sie gibt. Neu ist eben tatsächlich heute die Durchgesetztheit und die Konzentriertheit dieser Vorstellung auf einerseits die USA, die ja hinter dem Neoliberalismus stecken soll, und andererseits die Verbreitetheit und Formiertheit, also die antizionistische Formiertheit der deutschen Öffentlichkeit, zu der ich dann auch demnächst übergehen will. Weil Anti-Amerikanismus und Antisemitismus eine gemeinsame Grundlage haben, haben sie, wenn man das mal so soziologisch ausdrücken will, ein hohes Verknüpfungspotenzial. Beide sind gegen die westliche Wertegemeinschaft mit Rauschgift, Kulturzerstörung, Kaugummi, Porno, Korruption und Naturzerstörung durch die jüdisch-mammonistische naturfeindliche Wachstumswirtschaft, wie es in einem ökofaschistischen Flugblatt anlässlich des Zweiten Golfkriegs von 1991 so schön hieß. In diesem Weltbild, das man, glaube ich, schon noch häufiger antreffen kann, sind die USA die Handlanger der Juden, weil jüdische Kreise so mächtig und einflussreich in den USA seien. Hin und wieder gewürzt durch etwas Wahn über Verschwörung rund um den 11. September. Diese Vorstellung, dass die USA die Handlanger der Juden seien, kann man sich ganz unterschiedlich vorstellen. Einerseits auf der blöden verschwörungstheoretischen Ebene. Man kann aber auch die etwas gehobenere verschwörungstheoretische Ebene haben, wo dann zum Beispiel gesagt wird, na ja, es gibt ja viele Geldvermögen in den USA. Und in den USA ist der Wahlkampf ja so von Geld abhängig. Da ist ja klar, dass die Republikaner und die Demokraten ganz schön viel Rücksicht nehmen müssen. Das Synonym heißt immer Ostküste. Dann wissen ganz viele Leute, was gemeint ist. Es ist natürlich niemand gezwungen, antisemitisch zu denken. Ich bin noch bei dem Zusammenhang von Antisemitismus